Byte FM. Es ist 4 Uhr. Ihr hört jetzt Love Songs auf Byte FM. I want it back. Normalizo von Letam Bulu und ihr hört Love Songs auf Byte FM. Mein Name ist Albert Cotolu und Normalizo, was wir gerade eben gehört haben, das ist die Geschichte von einer Frau, die aus dem Land kam und in die goldene Stadt hinausgezogen ist, auf der Suche nach ihrem persönlichen Glück, denke ich mal, und dabei es doch ein bisschen, ja, beschwerlicher fand, als sie es sich vorgestellt hat. Aber so ist es halt eben, wenn man auf der Suche nach dem Glück ist. Das Glück, das Ziel, das leuchtet immer, aber den Weg, den sehen wir nicht. Aber es ist umso schöner, den Weg zum persönlichen Glück zu finden und zu beschreiten. Und deswegen jetzt zum nächsten Lied von Back in Phoenix, Odyssey, und darüber, dass das Ziel, wohin man hinläuft, und nicht der Weg, das ganz Schöne ist. Take my time to find my mind. Don't have time. Go back to zero. Wait for yesterday. Summer days. Flowers waste, I'm on fire. Welcome to your life. Don't look the other way. Our wheels of fortune run the course across the track. If only I could feel the warmth across my back. Didn't I treasure most? Didn't I wreck the most? Didn't I feel this close? Don't look the other way. I am what you waiting for. Time is on the way. Kendra Morris mit What Are You Waiting For? Also worauf wartest du und wie viele Gelegenheiten lassen wir ungenutzt rumliegen? Klar haben wir in der Schule sehr oft den Begriff Carpe Diem an den Kopf geschmissen bekommen, also nutze den Tag, seize the day, wie man es auch gerne mal im Englischen sagt. Und wie viele Gelegenheiten, schöne Abenden habe ich ausgeschlagen aus, sagen wir mal, Dummheit, um es ganz einfach zusammenzufassen. Aber jetzt fühle ich mich bereit. Ihr solltet immer bereit sein. Es ist nämlich manchmal so, dass das Glück einen wirklich ins Gesicht schlägt, wie mir heute eine Taube ins Gesicht geschlagen hat. Und man sollte deswegen immer bereit sein. Und deswegen kommen wir zum nächsten Lied von Mahalia. Und das Lied heißt passenderweise Ready. You thought I was finished, you thought time was up. Secretly I did too. Yeah. 2 years I've been missing, left you with an album. Now look at this, I made too. Huh. Trying to stay stable, it's hard when I'm trying to keep my place at the table. Yeah, no matter how I'm feeling, gotta take a minute to celebrate my winnings. Yeah, from now on I know I can take what comes my way, and nobody can take that from me. I'm listening to my own voice only, oh. Over time people gonna try come and take my place, but nobody can take that from me. Cause I gave you the music your soul needs, yeah. You never know. You put in work, you gon' see it grow. It's gon' be highs, it's gon' be lows. But it all makes sense when you see the show. What you feel inside, give it to the world. And when they take you in, ain't a better feeling, no. Forget the guys who don't make you feel at home. They think they're higher, but what they really doing though? I'm running out of pages, yeah. Writer telling me to go harder. I'm giving it for real, no cut corners. I'm running out of space, similar to my mother and father. I wrote this with the help of my lover. I know the feeling, you gotta read it, you gotta see it to believe it. Believe you're achieving what you've been reaching for. You're not defeated by your demons. I know the feeling, you gotta read it, you gotta see it to believe it. Believe you're achieving what you've been reaching for. You're not defeated. Mit It Goes Like Na Na Na hat natürlich auch eine sehr tiefe Bedeutung, denn wenn man soweit ist, dann flutscht es wie Na Na Na. Also ganz einfach. Passt natürlich zu dem Lied, was ich vorher gespielt habe von Mahalia, nämlich Ready. Und das ist auch eine Sache, man muss halt eben auch bereit sein. Wenn man eine Gelegenheit eingehen möchte, muss man innerlich bereit sein. Und wenn man bereit ist, dann kann man auch an den Strand gehen. Und wenn man am Strand ist und bereit ist, ja, was gibt's Schöneres als die Sonne, aber vor allem das Blau vom Meer. Aerobik mit Aqua Marina. We'll be right back. Byte FM. Badestrand von Tuda und der Badestrand, das ist das Motto des Momentes, denn dort werden wir alle runtergebrochen auf das, was wir nämlich sind, ja, nämlich unsere Körper. Ja, wir sind die fleischgewordenen Seelen, sagen die einigen Leute, und nichtsdestotrotz, ich möchte nicht sagen, dass wir unsere Muskeln sind oder unser volles Haar oder unsere prallen Brüste, unser praller Hintern, nein, wir sind unser Selbstbewusstsein, das wir an dem Strand zeigen. Und dieses Selbstbewusstsein ist das, was am Ende des Tages sexy ist. Und das, was sexy ist, das begehren wir. Es sind niemals die Muskeln, es sind niemals die Brüste, es sind niemals die Haare. Es ist immer das Selbstbewusstsein. Und was sorgt dafür, dass man Selbstbewusstsein kriegt? Ab und zu mal ausschalten, runterfahren, und so heißt das Lied, was wir gleich hören, Lockout, Shutdown von Mabuta. We'll be right back. blue sky. Please tell us why you had to hide away for so long. Where did we go wrong? Ein bisschen älterer Song und vielleicht durch einige Film-Soundtracks abgenutzt, nichtsdestotrotz ein sehr gutes Lied, Electric Light Orchestra mit Mr. Blue Sky. Einige sagen, das ist ihr Signature-Song. Noch mehr Signature ist eigentlich, dass wir alle an einem Strand, an einem Platz an der Sonne streben und die Sonne uns doch erfüllt, hier in Form des blauen Himmels dargestellt. Aber wenn man die gute Laune beim blauen Himmel getankt hat, zusammen mit jemand anderem. Und so ist es halt eben, dass man immer gucken sollte, irgendwoher gute Laune zu kriegen, ist meistens einfacher gesagt als getan und eigentlich eine Forderung von mir, die unverschämt ist, denn es ist nicht jedem vergönnt, immer glücklich zu sein. Nichtsdestotrotz, wenn ihr die Gelegenheit habt und jemand anderen glücklich machen könnt, dann wird es später nach Sonnenuntergang bei Mondlicht eventuell auch unglaublich schön. Und wie das aussehen könnte, darüber singt Kelly Uchis mit dem Lied Moonlight. Vielleicht bringt euch das in Stimmung, mich bringt es auf jeden Fall. I just wanna get high on my lover. FM. Mit I Want und etwas, was ich heute komplett nicht im Sinn hatte, aber irgendwie hat Annie recht, es geht im Endeffekt ja eigentlich nur darum, was ich will. Und das, was man selber möchte, das ist eigentlich ja das Wichtigste. Man sollte nicht versuchen, in jemand anderem aufzugehen, man sollte versuchen, immer sich selbst treu zu bleiben und natürlich auch erkennen, was man in dem Moment möchte. Ich weiß vielleicht nicht, was ich morgen will, was ich gleich will, aber was ich weiß, was ich jetzt genau will. Das werde ich euch aber jetzt nicht sagen, aber nichtsdestotrotz sind das so Sachen, wenn man nicht Zeit für sich findet, das ist vielleicht auch das Ende einer Beziehung dann. Und dann sieht man sich vielleicht an einen Punkt zurück, wo alles unbeschwert war, wie am Anfang. Da komme ich drüber zu einem Lied von Bilderbuch, Checkpoint, Nie Game Over. Die Sehnsucht darüber, an einen Punkt zurückzukehren, wie schön es etwas war. Doch jetzt ist man ja doch sich irgendwie wieder fremd. Ja, warum das so ist, das lasse ich mal im Raum stehen. Nichtsdestotrotz ist Checkpoint, Nie Game Over, eines meiner Lieblingslieder von Bilderbuch und ich hoffe, ihr könnt es jetzt auch genießen. What does this stranger look like? What was the stranger driving? What did the stranger say? No! Colors featuring Lady Hawk mit dem Lied Never Dance Alone. Und das war's mit Love Songs für diese Woche. Gleich im Anschluss Markus Mark mit Back to the Basic. Und ich habe noch einen letzten Song. Mein Name ist Albert Gotolu. Und der letzte Song, der ist von Joe Dookie und DJ Fitchy, Midnight Marauders. Und bleibt mindestens bis Mitternacht dran bei BeatFM. Es ist ein guter Sender und es kommen eigentlich geile Sendungen jetzt bis Mitternacht. Was sage ich denn? Die ganze Woche. Ich sage tschüss, bye bye und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Thank you. Take my eyes that I could be so blind. I could not see it was there waiting. Lost and found the second time around. Was for me, now I see. Would not waste the moment, oh no. Midnight marauders. Midnight marauders. Midnight marauders. Midnight. See them come to the midnight show.